Geschichte ist blutig, dein Deutsch ist entmutig, auf der Herr sind sie stolz. Deutsche sind so stolz, so Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Deutschland ist tot. Wie gut wir's haben, danke sollen wir auch später ihre Waffen tragen. Deutschland, Deutschland. Und Deutschland, Deutschland. Deutschland ist tot. Deutschland ist tot. Deutschland ist tot. Deutschland ist tot. Eine Mauer hat das Land zerrissen. Es ist nur noch Spielball, der Wurf macht Interessen. Deutschland, Deutschland. Es ist 5 nach 12 und schon längst zu spät. Deutschland ist ein Land, das jetzt unter